1. Danach bestimmt der Herr weitere Siebzigjunge und sand sie paarweise voraus in Alstadt und dort, die selbst besuchen wollte. 2. Er sagt zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet daher den Herrn der Ernte, das weitere Arbeiter für sein Ernte or sendet. 3. Get none, bedenkt, ich sende uqui lammerin mitten von Wolfen. 4. Nehmt weder Geldbüttel noch Reistasch oder zusatzlich Sandlen mit, grust unterwegs niemen den ausfällig. 5. Wenn ein Haus betretet, sprecht zuerst den Gruss, fried sei mit diesem Haus. 6. Falls dort ein Mensch des Friedens wohnt, wird euer Fried auf im Bleiben, anden falls Kurte zu uch zurück. 7. Bleibt in diesem Hausen nehmten, was man uch zu essen und zu trinken anbietet, denn ein Arbeiter hat seinen Lohn verdient. Wechselt nicht von einem Haus zum anderen. 8. Wenn ein Stadt betretet und man uch dort aufnimmt, est, was uch fortsetzt wird. 9. Halt dort die Kranken und verkündet ihnen, das Reich Gottes ist uch nahegekommen. 10. Wenn jedoch ein Stadt betretet und man uch nicht aufnimmt, get auf eier Strassen hinaus und erklärt. 11. Sogar den Storbürerstad, der an unsiren Fassen haftet, schatteln wir als Sachen gegen UKB, doch wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. 12. ICH versichere uch, Tag des Gerichtswort es Sodom Ertriglitcher ergehen als dieser Stad. 13. We had dir, Chorazin. We had dir, Bethsaida. Den waren die Wunder, die bei uch geschehen sind, in Tyrus und Sidon Volbracht werden, so hatten sie langst in Sack und Oschabussi getten. 14. Daher word es Tyrus und Sidon im Gericht Ertriglitcher ergehen als uch. 15. Und du, Capernaum, die du bis zum Himmel erhoben wordest, wirst bis in die Holy hinabgestossen werden. 16. Wer uch zu hort, hort mir zu, und wer uch ablent, lent mich ab. Wer mich aber ablent, lent den ab, der mich gesandt hat. 17. Die Siebzigjunge Kurten voller Freud zurück und berichteten, Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns in deinem Namen. 18. Erwidet ihnen, ich so den Satan y einen Blitz vom Himmel fallen. 19. Bedenkt, ich habe uch die Vollmacht verliehen, aufschlangen und Skorpion in zu treten und über die gesamte Markt des Feindes zu herrschen, so dass uch nicht schaden kann. 20. Freut uch jedoch nicht darüber, dass uch die Geister gehorchen, sondern viel mehr darüber, dass ihr Namen im Himmel verzeichnet sind. 21. In derselben Stund jubelt Jesus im Heiligen Geist und sprach, dich praise dich, Vater, Herr des Himmels und der Oder, dass du dies dinge vor den Weisen und Klugen verborgen und sie den Unmündigen offenbartest. J. Vater, denn so war es dein Wohlfolger will. 22. Dann wandte sich die Jünger und sagt, als ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn außer der Vater, noch den Vater außer dem Sohn, und dem der Sohn in offenbaren will. 23. Wandte sich dann gesonderten die Jünger und sagt, glückselig sind die Augen, die sehen, was seht. 24. Den ich versichere uch, viel profiten und koniger wünschten sich, zu sehen, was seht, und haben es nicht gesehen, und zu horen, was hort, und haben es nicht gehort. 25. Und sie, ein Gesetzeslehrer stand auf, in auf die Probe zu stellen, und fragte, Meister, was muss ich tun, das uich Leben zu erben? 26. Jesus erwidet him, was steht im Gesetz geschrieben? Why legst du es aus? 27. Antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand, und deinen Nächsten wie dich selbst. 28. Jesus sagt zu ihm, du hast richtig geantwortet, handel danach, und du wirst leben. 29. Dr. Gesetzeslehrer wollte sich selbst rechtfertigen und fragte Jesus, wer ist denn mein Nächster? 30. Jesus erwidet, ein Mann reist von Jerusalem nach Jericho und geriet unter Räuber. Dies raubten in aus, schlugen in und ließen in Haupttort liegen, bever sie flohen. 31. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. So den verletzten, jing aber vorbei. 32. Ibenso kam auch ein Leviton die Stell, so in, jing aber ebenfalls vorbei. 33. Ein Samariter hingen, der auf seiner Reise war, kam in sein nahe, so in und empfand tiefs Mitleid. 34. A trat hinzu, versorgte sein Wunden mit Öl und Wein, setzte in auf sein Eigens Riet Tier, bracht in ein Herberge und kamet sich in. 35. Am nächsten Tag gab er dem Wurzwe Denar und sagt, Kamera ditch in, und was du zu satzlich ausgibst, word ichdir bei meiner Rucke erstatten. 36. Wevon dicen drehen scheint dir der nächste des Menes gusen zu sein, der unter die Robe fiel. 37. A antwortet, dergenage, der im Barmherzigkeit erwiesen hat. Jesus sagt zu ihm, danger und handle benzo. 38. Warend ira reis kam Jesus in ein Dorf, wo in ein Frau namens Martha in ihrem Haus aufnahm. 39. Martha hat ein Schwester namens Maria, die sich zu den Fassen des Herrn setzte und aufmerksam seinen Worten lauschte. 40. Martha war jedoch mit den umfangreichen Vorbereitungen beschäftigt. Sie trat hinzu und fragte, Herr, kommet es dich nicht, dass mein Schwester mich allein dienen lässt? Sager doch, Sie soll mir helfen. 41. Der Herr erwidert Martha, Martha, du magst dir Sorgen und beunruhigst dich im Wiel dinge. 42. Debi ist ne wenig oder sogar nur eins wirklich notwendig. Maria hat den besseren Teil gewollt, und diese soll er nicht genommen werden.